Zwei Wochen noch, dann ist Wechsel im Weißen Haus angesagt. Der scheidende Präsident Barack Obama hat die Eliten der Popkultur auf seine Seite gezogen, von Beyoncé bis Lady Gaga. Und der kommende Präsident, wird er den sogenannten White Lash betreiben, also den großen Abwehrkampf des weißen Amerika gegen die angebliche Überfremdung und Unterwanderung durch Latinos, Schwarze und Asiaten? Und wie klingt eigentlich der Soundtrack dieses White Lash? Klaus Walter beginnt seine Spurensuche in einem Boxring aus und aus längst vergangenen Zeiten. Silvester hat Donald Trump mit Silvester verbracht. Sylvester Stallone war zur Feier des neuen Jahres zu Gast beim künftigen Präsidenten. Die beiden Männer haben einiges gemeinsam. Als Rocky Balboa war Stallone der stärkste Mann der Welt. Als Präsident der USA wird Trump demnächst der mächtigste Mann der Welt. Beide sind 70 Jahre alt, beide haben einen europäischen Migrationshintergrund. Stallones Vater stammt aus Italien, die Familie Trump kommt aus Schottland und Rheinland-Pfalz. Stallone ist angeblich für einen Posten in der staatlichen Kulturförderung im Gespräch. Das entspricht der politischen Linie des Donald Trump. Der weiße Milliardär mit viel Lebenserfahrung umgibt sich gern mit seinesgleichen. Viel Geld, weiße Haut und weiße Haare. Das trifft auch auf die Beach Boys zu. Die Ü70-Boys vom Strand überlegen derzeit, ob sie bei der Inauguration von Donald Trump auftreten sollen. Allerdings handelt es sich bei diesen Beach Boys nicht um die Beach Boys der Gebrüder Wilson. Zwei von denen sind schon tot und Brian Wilson, das musikalische Genie der Beach Boys, hat die Rechte am Bandnamen an Mike Love abtreten müssen. Das Rolling Stone Magazin charakterisiert den stramm rechten Republikaner Love so: Mike Love hat seit Jahrzehnten einen Ruf als eines der größten Arschlöcher in der Geschichte des Rock'n'Roll. Donald Trump, der weiße Milliardär mit viel Lebenserfahrung, umgibt sich also gern mit seinesgleichen. Und er umgibt sich gern mit blonden Frauen mit nicht ganz so viel Lebenserfahrung. Jackie Evancho zum Beispiel. Jackie Evancho, 16 Jahre, blonde Haare und 2010 Zweitplatzierte der Castingshow America's Got Talent. Damit ist Jackie Evancho der prominenteste Name auf der Gästeliste von Donald Trumps Amtsantrittsfeier. Aus der ersten Entertainment-Liga hat sich der künftige Präsident schon einige Absagen geholt. Elton John zum Beispiel oder Celine Dion und die Gruppe Kiss. Zum Vergleich, bei Barack Obama waren Beyoncé, Aretha Franklin und James Taylor aufgetreten. Und wenn es drauf ankam, hat der scheidende Präsident auch mal selbst gesungen. So in love. Wie kein Präsidentenpaar seit den Kennedys schafften die Obamas den Schulterschluss mit der Popkultur. Afroamerikanische Künstler wie Kendrick Lamar, Nicki Minaj oder Janelle Monáe gehen ein und aus im Weißen Haus. Barack und Michelle Obama treten selbst auf wie Popstars. Durch Obamas Präsidentschaft wurde sehr viel Hass wiedererweckt. Die schiere Intelligenz, die rhetorische Souveränität ist für viele Weiße nicht zu ertragen, sagt der britische Schriftsteller Martin Amis im Sommer 2016. Viele von diesen Weißen haben Donald Trump gewählt. Die schiere Intelligenz und die rhetorische Souveränität der Obamas, die ja auch ein attraktives Paar darstellen, diese Überlegenheit provoziert umso mehr Hass, je deutlicher wird, dass sie im Namen einer Political Correctness performt wird. Die Obamas seien die politisch korrekte und moralisch integre Neuerfindung der bürgerlichen Familie, das schrieb der Spiegel. Und dabei strahlen sie wie richtige Popstars, sodass ihnen mit der gängigen Anti-PC-Rhetorik nicht beizukommen ist. Nein, diese Obamas sind keine Spaßbremsen, keine Spielverderber, sie sind nicht lustfeindlich. Das offensichtlich Gelungene an ihrem politisch korrekten Pop-Universalismus provoziert umso mehr Hass bei denen, die sich zu kurz gekommen fühlen. Je eleganter die Obamas im Weißen Haus auftreten, desto mehr setzen sie sich dem Verdacht des Elitären aus und machen sich zur Zielscheibe von Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. I don't like your ass. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump, fordert der Rapper YG. Über 14 Millionen Klicks gab's für das Video. Dem kommenden Präsidenten dürfte das egal sein. Er wird sie zurückficken, um im Bild zu bleiben. Trump wird den sogenannten White Lash durchziehen, den Rückschlag der namenlosen Weißen, denen ein glamouröses schwarzes Paar im Weißen Haus ein Dorn im Auge ist. Oder auf gut amerikanisch, a pain in the ass. Für seinen White Lash ist Trump nicht angewiesen auf die Pop-Eliten von Celine Dion bis Elton John. Seine Welt ist die der Castingshows und des Reality-TV. Da hat er gelernt, die Medien zu bedienen. Das ist das Opium für ein Volk, das von den Bessergestellten gerne mal diffamiert wird als White Trash. Ab dem 20. Januar dann auf allen Kanälen der White Lash des White Trash. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Deutliche Worte von Rapper YG und auch von Klaus Walter über den Soundtrack der Trump-Ära, die offiziell am 20. Januar beginnt.